im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, willkommen zur Freitagnacht-Ausgabe, die wie immer eine freie Ausgabe ist. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Dieter und Dieter ist 50 Jahre. Guten Morgen, Dieter. Ja, hallo, Jürgen. Kann ich Jürgen sagen, ja, oder muss ich du? nein, das ist schon völlig in Ordnung. Sag mal ruhig, ja, klasse. Jürgen. So, ja. Um was geht's, Dieter? Ich sag mal, wie soll ich mich ausdrücken? Ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe zwei Freundinnen und die beiden sind beide schwanger, ne? Ja, das kann man dann vielleicht so nennen. Ja, ich sag halt einfach mal so. Leider trocken so, ne? Fangen wir von vorne an. Wie lange hast du diese beiden Freundinnen? Entschuldigung, ich hab's gerade nicht verstanden, weil das so leise war. Wie lange hast du diese beiden Freundinnen? Ja, ungefähr so, ein Jahr ungefähr beide, so ungefähr. Die eine ein bisschen weniger, ne? Mhm. Sagen wir mal, die eine 8 Monate, die andere so 12, 11 Monate. Ja. Die Frauen wissen nichts voneinander. Nee, gar nichts. Obwohl, die habe ich im gleichen Café kennengelernt, ne? Mhm. Ne, weil ich bin kein Kneipengänger, ich bin seit 16 Jahren trocken, weg vom Alkohol, ne? Ja. Ne, seit wann weißt du das jetzt mit der Schwangerschaft? Bei der Fonds weiß ich das, die ist 25. Da weiß sie jetzt ungefähr 3 Monate. Mhm. Seit 3 Monaten ist sie schwanger. Mhm. Und die Manuela, die ist 28, die ist schon mal länger schwanger, ne? Ist halt ungefähr 5 Monate oder so. Das hat mich natürlich getroffen wie ein Hammer, ne? Ich bin ganz erstaunt, dass du das so locker flockig erzählst. Du bist doch eigentlich im Moment in einer Lebenskatastrophe. Ja, gut. Ich meine, ich muss sagen, Jürgen, so, ich bin, wie soll ich das sagen? Ein Zigeunerkind, sag mal einfach mal. Ne? Was heißt das? Früher gesagt hat. Was heißt das? Ja, ich sag einfach mal, schlechte Schulbindung. Ich war leider nur auf der Sonderschule, weil meine Eltern nicht früher schreiben oder nicht gut lesen konnten. Ich hatte einen Schlüssel gekriegt, war nur draußen immer spazieren oder mit Freunden unterwegs. Dieter, ich unterbreche mal. Ein anständiger, ehrlicher Kerl braucht keine besondere Schulbildung. Und das, was du gerade mit den Frauen machst, ist nicht anständig. Müssen wir darüber diskutieren? Nein, ich finde nicht. Nein, auf keinen Fall. Nee, ja. Nee. Ich meine, Jürgen, das ist aber nicht gewollt von beiden, ne? Ja, aber du hast... Das war nicht gewollt von mir. Nee, aber gewollt von dir ist, dass du zwei Frauen nebeneinander hast laufen lassen. Okay, gut, das ist kein feiner Zug, ne? Finde ich allerdings schon, ja. Aber ich sag mal, wenn der Blitz eintrifft, ne? Oder wenn es funkt, so, was will ich denn dagegen machen? Es hat ja bei beiden gefunkt, ne? Ja, aber es hätte ganz wieder sich entfunkt, wenn du beiden Frauen die Wahrheit gesagt hättest. Dann wäre Schluss mit Funken gewesen. Okay, gut, das stimmt. So, das ist schon richtig. Wenn du schon zwei Frauen hast, was nicht zu entschuldigen ist, finde ich, wieso schützt du dich denn dann nicht? Ich mag das nicht, ne? Ja. Es geht ja nicht nur um die Verhütung, es geht auch um, das muss ich dir als 50-Jähriger mal nicht erklären. Auch. Jürgen, ich kann es auch nicht. Ich kann nicht mit Verhütung mit einer Frau schlafen. Ja, dann schlafe bitte nur mit einer Frau, mit deiner Partnerin. Mhm. So, jetzt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich weiß es einfach nicht. Da bin ich ein bisschen ratlos, ne? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, ne? Wie handelst du denn so dein Leben? Du musst doch ständig in einem Lügengeflecht dich aufhalten. Ja, ich sag mal so, ich mogel mich da so ein bisschen durch bei beiden, ne? Sag mal ein paar Beispiele, was du jeweils der einen Frau sagst oder der anderen Frau, wenn du bei der bist oder bei der bist. Ja, ich sag einfach mal, ich habe einen guten Tag, hab ich mache meine Arbeitstherapie, sage ich mal so, ne? Gehe ein bisschen spazieren, ne? Das erzähle ich natürlich beiden so, ne? Und ob man vielleicht am Wochenende mal was unternehmen kann, da sage ich zu der einen, ja okay, Samstag kann ich nicht, da muss ich einen Freund helfen beim Umzug oder ich helfe den anderen da oder ich gehe nebenbei ein bisschen im Garten arbeiten, ne? Ja, und so Ne? folgt eine Lüge der anderen. Ja, Ich natürlich. glaube, wenn ich mir vorstelle, dass diese beiden Frauen das wissen, die werden wahnsinnig vor Wut. Ja, natürlich, klar. Und das Problem ist, ich will beide nicht wehtun. Ja, das Beide wirst du nicht. aber, du wirst beiden, du hast beiden schon wehgetan durch die Lüge. Nur wissen sie das noch nicht, aber spätestens, wenn es auffliegt, und es wird auffliegen, wirst du wehtun, da wirst du beiden erheblich wehtun. Weil Ja, du dich gut, falsch verhalten hast. Ja, okay, gut. Ich meine, jetzt wirst du vielleicht auf mich sauer sein, aber ich habe da noch einen Plan B. Und zwar kann das sein, dass ich nach Peru, ich bin Junggeselle, ne? Ich habe mit meiner Familie so im großen Sinne nicht so viel zu tun. Ich habe nur noch Junggesell. Schwester und Schwager, Ja. sag ich mal, und Bruder, Okay. aber wir telefonieren ab und zu mal. Gut, aber Das war Junggeselle es ist man, aber ja auch. gut, aber Junggeselle ist man nicht, wenn man zwei feste Beziehungen hat. Ja gut, ich sag einfach mal, gut, ich bin am Überlegen, ob ich nach Peru abhauen soll, ne? Du Feigling, du feige Socke. Ja, richtig, ne? Das sagt mir ein erfahrener 50-jähriger Mann. Du solltest dich was schämen, finde ich. Ja gut, Die ja Frauen sind, aber das sind zwei junge Frauen. Die hast du ja schon ja. seit einem Jahr belogen und betrogen. Jetzt sind die beiden Frauen auch schwanger. Und da überlegst du tatsächlich, nach Peru abzuhauen. Hast du sie? Ja, weil ich bin durch Zufall auf was gestoßen in Peru. Und zwar sagen die dir, was die Nasa-Linien, Nee. das ist. Und zwar gibt es ein Buch mehrere Bücher von Erik von Däniken. Und zwar sind das so, da sieht man einen Mann praktisch mit Helm, der ist auch auf dem Felsen, oder den Kolibri, der ist über 200 Quadratmeter ausgezeichnet, ein Wal, eine Spinne. Ne? Ja. Das haben früher die Ureinwohner gemacht und das sieht man nur aus der Luft. Ja. Ne? Worauf wollen wir jetzt hinaus? Ja, weil ich denke, das ist früher von Außerirdischen gemacht worden. So, ich habe da sowieso einen Fimmel für, Ja, weil wie ich 16. aber wir wollen jetzt nicht über Außerirdische reden. Okay, Die gut, alles klar, vielleicht mal dann ein in, anderes das ist ein Thema. anderes Thema. Die Okay. Frage ist jetzt, was machst du und wie kommst du, na, anständig kommst du da eh nicht mehr raus. Da komme ich sowieso nicht raus. Nein. Nee, was will Ja. ich denn da Aber machen? ich sag dir, wie immer, Ne? wenn man in einer solchen Verstrickung ist, ist jeder Tag, in dem man in der Verstrickung bleibt, erhöht die Schuld. Das Ja, heißt natürlich, für klar. mich, letztendlich gibt es nur eine Lösung für dich. Beide Bescheid sagen. Klare Verhältnisse, alles auf dem Tisch. Ja, okay, gut. Ich meine, Du, wenn ich ich. jetzt abdüse nach Peru, ne? Habe ich schon überlegt, ich schreibe den beiden einen Brief und sag denen, pass auf hier, du bist schwanger von mir, Dieter, hör auf. kümmere dich bitte um das La, Kind la, und die la, andere genau das lass gleiche. stecken, lass stecken. Das ist wirklich unterste Kategorie. Weil die machen doch sowieso beide Schluss. Sobald die das von mir Ja, wissen, dass ich. aber vielleicht solltest du auch Verantwortung tragen für das, was du da in die Welt Ja, das ist, mitgesetzt Moment, hast. warte mal, Jürgen, das ist ja keine Frage. Ich meine, gut, ich muss zusagen, ich bin Frührentner, weil ich psychisch krank bin, ne? Ja. Und ich arbeite in einer Arbeitstherapie, wo man nur 80 Cent verdient. Also ich arbeite 3 Stunden am Tag, ne? Ich meine Das mit sind Verantwortung, ja, 42. okay, ich meine mit Verantwortung, ich verstehe schon, auch nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Menschliche. Und da macht man sich nicht so einfach vom Acker, wenn man zwei Kinder in die Welt setzt. Was haben die denn für einen Papa, wenn die später mal größer sind? Ja, wenn die mich überhaupt sehen wollen, weil, Jürgen, das ist Das ja liegt so, ja daran, wie du dich, das liegt ja wir haben daran, die wie du dich Gesetze, verhältst. ja gut, aber wir haben ja so die Gesetze in Deutschland, die Frau hat das Vorrecht auf das Kind, Ja. ne? Gut, das müssen Ne? auch ihr Und sich. wenn die zu mir sagen, pass mal auf, Dieter, ich habe keinen Nerv mehr auf dich zu sehen und das Kind bleibt bei mir, Ja. dann kann ich die mal von Weitem winken oder gucken, ne? Okay. Ja, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Nee, nee, aber gut. Wir sind jetzt bei dem nächsten Schritt. Was solltest du tun? Und du hast mich angerufen und Ja. du willst von mir eine neutrale Meinung hören. Wir beide kennen uns ja nicht privat, also sage ich Nee, dir nee, eine ja. neutrale Meinung. Und die neutrale Meinung ist ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber, dass du beiden Frauen rein Wein einschenkst. Wer weiß, okay, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie... Wer ist denn für dich dir die nächste Frau von den beiden? Pass auf, Jürgen, die liebe ich beide. Ne? Alle beide, wie sie da sind. Ne? Gut. Also es gibt keine Präferenz? Nee, da gibt's keinen Unterschied. Nee, ich habe da schon, also nächtelang, wochenlang, also ich habe auch viel deine Sendung seit du angefangen hast, höre ich deine Sendung, sage ich mal. Das ist einfach total toll. Einzigste Mist, was ich entschuldige, dass ich dazu sage, weil ich finde, weil du bist zu spät teilweise, ne? Ja. Okay, gut, da kannst du nichts für. Nee, kann ich nicht von denen. Können wir jetzt auch nicht diskutieren. Es geht um dich. Okay, gut, alles klar. Also ich hab dir klar gesagt, was ich meine, Dieter. Du wolltest meine Meinung ja auch hören, sonst hättest du nicht angerufen. Ja, richtig. Jetzt musst was du meinst sehen. Du, Jürgen, was ist denn, pass auf, ich bin da ein bisschen feige, was ist denn, wenn ich beide eine SMS schicke oder einen Brief? Meinst du, das reicht? Ich finde, ich sag's nochmal, du bist 50 Jahre alt. Du bist nicht irgendein Pubertierender, man doch verstehen kann, dass der Angst hat. Sei doch ein Kerl und hab so viel Eier in der Hose, dass du den Frauen das jetzt auch ins Gesicht sagst. Beide. Ja. Nicht SMS, so ein Quatsch. Kein SMS, kein Brief. Hingehen, hinsetzen, klar sprechen. Aha. So, ja. Mehr kann ich nicht sagen, Dieter. Mhm. Jetzt musst du für dich entscheiden, was du für dich und dein Leben ist. Jürgen, da hast du vollkommen recht. Erstmal danke. Na? Ja. Dass ich mit dir sprechen konnte und dann, sehr gerne. Da hast du ja auch recht, das ist eine gerade Linie, da normalerweise hingehen und sagen, du, die Eier muss ich aber zuerst mal haben, ne? Ich habe da tierische, ne? Verstehe. Ein bisschen Angst und, aber ich sag dir, letztendlich wirst du dich hinterher auch besser fühlen, wenn du so einen Weg gehst, als wenn du dich heimlich davon machst. Ja, ja, nee, das ist schon wahr, ne? So, Dieter. Das Gespräch ist beendet, ne? Ist klar. Mhm. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Vielen Dank, Jürgen. Sehr gerne und ich wünsche dir eine richtige Entscheidung für dich und dein Leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme das auf jeden Fall von dir an. Das ist ja keine Frage, ne? Das freut mich. Alles Gute, Dieter. Ja, wünsche ich dir auch, Jürgen. Und schönes Wochenende. Dankeschön, ne? Dir auch. Tschüss. Bitte. Tschö. Der Dieter. Hier ist Monika. Monika ist 70. Guten Morgen, Monika. Ja, hallo, Domian. Grüße dich. Hallo, Monika. Und was geht's denn bei dir? Was ist dein Thema? Ich habe eigentlich totale Existenzängste. Und zwar, ich bin 70, kann ich gar nicht hören richtig. Bist du dran? Ja, ich höre dir zu. Erzähl mal. Ja, also ich bin 70 Jahre. Ich musste im Februar in einen Seniorendomizil ziehen. Ich kann dich nicht hören, wenn du was sagst. Nee, ich sag auch noch gar nicht. Ich höre dir zu. Warum musstest du in das Seniorendomizil? Ja, also ich hatte 23 Jahre lang wegen meiner Knochenschmerzen ein Morphiumpflaster und keiner hat rausgefunden, warum ich so schlimme Beschwerden habe. Ich konnte also ganz zum Schluss da nicht mehr sprechen und ging mir ganz schlecht. Ich musste dann einen Entzug machen. Mhm. Da war ich 10 Wochen im Krankenhaus und nach dem Entzug ging es mir auch sehr schlecht. Und da ich niemanden habe, keine Familie, alleine bin, habe ich gesagt, solange ich noch irgendwie kauchen kann, muss ich mich drum kümmern, was mit meinem Alter ist. Und habe mich in einem Seniorendomizil eingelebt. Also bin im Februar dorthin gezogen, habe die kleinste Wohnungseinheit genommen, weil das ja ziemlich teuer alles ist. Wie groß ist die Wohnungseinheit? Also 49 Quadratmeter. Das ist ein Zimmer-Apartment quasi? Nee, das sind zwei ganz kleine Räume, die ineinander übergehen. Eine kleine Küche, ein großer Balkon und ein großes Bad. Okay, klingt ja so erstmal ganz okay, oder? Ja, es ist auch ganz okay. Mhm. Ich bin auch zufrieden, nur ich konnte mir in dem Moment, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe, habe ich festgestellt, dass ich zum zweiten Mal bei der Sparkasse sehr viel Geld verloren habe. Ich komme an mein Geld nicht mehr ran, was ich das Alter nebenbei nehmen wollte, weil ja die Renten nicht so hoch sind. Moment, wieso kommst du nicht an dein Geld ran? Ich habe also, als wir die D-Mark noch hatten, habe ich schon mal 50.000 D-Mark in den Sand gesetzt. Da war Folgendes, da hat man mir, ohne dass ich es gemerkt habe, einen geschlossenen Immobilienfonds gegeben und ging dann pleite und jetzt ging es um 30.000 Euro wieder und da war es zwar kein geschlossener Fonds, aber die ganze Situation ist wohl so den Bach runtergegangen, weil die ganze finanzielle Entwicklung so schlecht ist in letzter Zeit, hat man mir gesagt, hat man ein Schreiben bekommen, dass keiner an das Geld rankommt. Ich wollte mir das jetzt auszahlen lassen, um monatlich was dazu zu nehmen. Man kommt dann nicht ran und der Rechtsanwalt, den ich konsultiert habe, sagte mir, da ist sowieso schon über die Hälfte weg. Er kennt den Fall und da kann man nichts machen und ich soll das total abschreiben. Ach du lieber Gott, wie ärgerlich. Einmal 50.000 D-Mark, ja, was ja sehr viel Geld ist, und jetzt nochmal 30.000 Euro. Und das war alles Geld, was ich mir ganz schwer erspart habe, eigentlich nur. Dein ganzes Leben lang wahrscheinlich. Ja, das ganze Leben lang, ja. So, und sonst gibt es kein Erspartes im Moment. Naja, ich habe schon noch eine Rücklage, aber ich muss ja auch mal damit rechnen, dass ich irgendwie eine neue Waschmaschine oder irgendwas brauche. Ja, das ist ja. Heißt das Ganze jetzt, dass du für diese kleine Wohnung in dem Altenheim eigentlich gar kein Geld mehr hast, oder wie? Also, es ist so, ich kann mir im Augenblick die Wohnung an sich nur noch leisten. Ich kann also kein Essen in Anspruch nehmen, kein Reinigen in Anspruch nehmen. Das muss ich alles selber machen. Mhm. Und was da sonst noch geboten wird, weil ich sonst im Monat weit über 1.600 Euro bezahlen müsste. Mhm. Und jetzt habe ich nur für die Wohnungseinheit ohne Strom, ohne alles. Das kommt noch hinzu, habe ich jetzt 1.120 ungefähr. Da muss man sich mal vorstellen, das ist ja noch ein stolzer Preis. Ja, nur für die Wohnungseinheit so viel Geld zu bezahlen. Ja, einmal das, und außerdem ist es so, manch einer hat nicht mal so viel Rente, ja. Mhm, genau. Ich habe jetzt wirklich, wenn es mir mal schlechter geht und ich muss die anderen Dinge in Anspruch nehmen, dann weiß ich irgendwo nicht, wie es weitergehen soll. Du hast im Moment sehr wenig Geld zum Einkaufen, zum Essen? Ja, natürlich. Ich muss mir alles selber kochen, und für eine Person zu sorgen ist sowieso immer im Verhältnis teuer, und ich muss so kalkulieren, also es ist ganz schlimm. Also wir halten nochmal fest, dass fast das ganze Geld geht in die Miete dieser kleinen Wohnung. So ungefähr. Aber dann nur in die Miete, keine Betreuung, kein Essen und kein Putzen und so etwas. Gut, das kannst du ja noch alleine machen, wenn du relativ fit bist. Naja, ich bin nicht relativ fit. Ich habe also, nachdem ich das Morphiumpflaster nicht mehr habe, das hatte ich 23 Jahre, habe ich jetzt wieder die schlimmen Knochenschmerzen. Ach so, 24 verstehe. Stunden Dauerschmerz. Hast du dich immer erkundigt, ob es da irgendwie Beihilfen gibt, eventuell? Nee, ich weiß nicht, wo ich mich da erkundigen sollte. Mhm. Also in dem Moment, wo immer noch ein bisschen Geld da ist, was ich ja eigentlich im Hintergrund halten muss, kriegt man sowieso nichts. Und, ja, das stimmt. Ich habe versucht, Pflegegeld zu beantragen. Das kriegst du nur, wenn du dich nicht mehr selber waschen kannst. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wir reden ja ganz offen. Wie viel ist denn da noch so als Notgroschen auf der hohen Kante? Naja, ich hab noch knapp 20.000 Euro. Mhm. Ja gut, da wird natürlich jetzt jeder sagen, okay, die Frau kann die Miete zahlen und hat noch 20.000 Euro. Ich muss ja jetzt schon in dem Zustand monatlich was dazu nehmen. Mhm. Das reicht so nicht mehr fürs Leben. Mhm. Das heißt, diese 20.000 Euro sind unter Umständen bald weggeschmolzen. Ja, genau. Und dann stehst du da. Ja, und dann weiß ich nicht, ob ich hier raus muss. Das weiß ich auch nicht. Und da setzt jetzt genau die Beratung ein. Ja, du brauchst jemanden, der dich berät, wie das geht, wenn du wirklich keine Gelder mehr hast und ob du da dann wohnen bleiben kannst, wie das geht. Ja. Machen wir uns jetzt gerne schlau, Monika, wen wir dir da empfehlen können. Ja, das wäre ganz toll. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann richtig ist in deinem Alter und der Situation richtig Angst hat, seine Wohnung zu verlieren. Hab ich auch. Glaube ich. Ja, natürlich. Du, fühlst du dich denn so einigermaßen wohl? Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich konnte ja nun aus der letzten Wohnung nichts hier mitnehmen, weil das alles nicht gepasst hat, und habe mir für das Geld, was ich eben noch erübrigen konnte, das hier sehr schön wieder neu eingerichtet. Ach so, also ein richtiger Neuanfang. Ja, ein richtiger Neuanfang. Mhm. Fühle mich auch eigentlich sehr wohl, habe einen sehr großen Balkon, einen sonnigen Balkon und einen riesen Bad. Also ich fühle mich wohl. Mhm. So. Es ist einfach nur. Und das soll ja auch so bleiben. Wenn man sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, soll man es im Alter ja auch schön haben, und man soll sich wohlfühlen. Ja. Liebe Monika, wir werden dich jetzt mal zurückrufen und uns dann schlau machen und dir entsprechende Hinweise geben und Tipps, wo du dich da gut beraten lassen kannst, in der Hoffnung, dass wir dir dann auch weiterhelfen können. Das ist sehr lieb. Das ist ganz toll. Sehr gerne, Monika. Alles Gute das und viel, viel Glück. Ganz toll. Viel Glück. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und alles Gute für die Sendung weiter. Dankeschön, ja? Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, und hier ist Simone. Simone ist 40. Guten Morgen. Hallo. Hallo Simone, ich höre dich sehr gut. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema, ja. Ich habe mich, glaube ich, selber so ein bisschen in die Scheiße geritten. Also... Was ist los? Ich war in einer elf Jahre hatte ich eine eigentlich glückliche Beziehung. Mhm. Alles wunderbar, außer was von Anfang an nicht so toll war, war das Sexleben. Mhm. So, und dann habe ich mich vor einiger Zeit dann in meinen damaligen Chef verliebt, der es inzwischen aber nicht mehr ist. Mhm. Und habe mit dem eine Affäre seitdem, also seit anderthalb Jahren. Und du bist mit deiner Hauptbeziehung auch noch zusammen? Nee, ich habe mich getrennt, bin inzwischen ausgezogen. Ah ja. Seit einem Monat bin ich jetzt ausgezogen. Dann könnte ich jetzt im ersten Moment sagen, naja, okay, dann ist doch eigentlich alles ganz so... Ja, wenn der nicht verheiratet wäre und das Ganze halt eine Affäre wäre. Und ich habe so einen Mist auch noch nie gemacht. Also der ehemalige Chef, der Mensch, der dein Chef mal war und jetzt nicht mehr ist, wie kommt das? Wir sind noch in derselben Firma, aber er ist nicht mehr mein Chef. Was ja schon mal das Ganze ein bisschen entspannt. Mhm. Oder? War es nicht so? Also zur Zeit, als mein Chef war, lief gar nichts. Das fing alles danach an. Ach so, verstehe, verstehe. So, wie ist denn die Situation bei ihm jetzt? Wie ist er gebunden? Er hat Familie und hat auch eigentlich von Anfang an gesagt, dass er wird auch seine Familie nie verlassen. Ach so, ja, aber ich hatte halt in dieser speziellen Hinsicht ziemliches Defizit und war da wohl empfänglich oder was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall war es dann auch nicht nur, ich war auch nicht auf Abenteuersuche oder was, ich habe mich einfach in den verknallt, aber so richtig. Aber er offensichtlich nicht so richtig in dich. Ja, scheinbar. Wenn er das so klar sagt, ist das ja eine Aussage. Ja. Und vielleicht ist das von seiner Seite aus eher so eine sexuelle Geschichte? Ja, ich denke. Wie oft seht ihr euch? Alle, auch nicht so oft, also 4 bis 6 Wochen nur. Ach so, das ist ja auch nicht so doll. Das ist ja, der wohnt nicht hier. Wie weit wohnt er entfernt von dir? 100 Kilometer ungefähr. Ja gut, das ist ja auch nicht so weit. Aber wie läuft das ab, wenn ihr euch trefft? Also bisher haben wir uns im Hotel getroffen, aber jetzt, wie gesagt, ich bin ja vor einem Monat ausgezogen. Jetzt ist es natürlich etwas einfacher, aber... Was passierte dann, wenn ihr euch dann im Hotel getroffen habt? Was dann passierte? Ja. Na, also mir ist schon klar, dass ihr Sex hattet, aber ich will wissen, ob ihr auch noch irgendwas anderes unternommen habt oder nur Sex und dann ist er wieder abgehauen. Ja, nur so. So war's. Ja. Nicht? Aber wir schreiben jeden Tag und ja. Das macht ihr schon, ihr schreibt jeden Tag? Ja, der schreibt mir alles und... Was schreibt er denn so? Ja, was er macht und wie es ihm geht und natürlich auch noch über die Firma und... Also, er lädt sich so ein bisschen ab bei dir, kann das sein? Ja. Mhm. Ich hatte auch, wie gesagt, also diese 11-jährige Beziehung, ich wusste auch, dass das alles Käse war und wollte das eigentlich auch retten. Ich habe sogar auch probiert, weil ich merkte, ich bin mit diesem Ex-Chef da in so eine Abhängigkeit geraten. Das ist nicht gesund, was ich da mache. Mhm. Ich merke auch, dass ich in so eine Abwärtsspirale jetzt so gerate und wollte mir auch schon Hilfe suchen, aber man wird ja überall nur, halbes Jahr Wartezeit. Mhm. Ne? Ich wollte eine Therapie oder bei so einem, keine Ahnung. Immerhin, nach einem halben Jahr hat man dann doch hoffentlich den Platz. Wieso? Ja, ich meine, das hatte ich alles vorher noch versucht, bevor ich da jetzt wirklich meine 11-jährige Beziehung da über den Haufen geworfen habe. Ich habe halt da nicht... Ich frage mich die ganze Zeit, warum du diese 11 Jahre mit diesem Mann zusammen warst, wenn das so doch schwierig war und eigentlich sehr unbefriedigend. Weil alles andere schön war, nur das Sexuelle hat von Anfang an nicht gepasst. Dann habe ich gedacht, bessert sich irgendwann. Er ist sehr gehemmt, verklemmt, eigentlich. Was heißt genau? Es das Gegenteil von mir in der Geschichte jedenfalls. Was heißt das genau? Es hat nicht gepasst. Wie sah denn eure Sexualität aus? Ja, also entweder ich musste den Anfang machen oder es passierte gar nichts. Dann war er halt nicht offen. Und irgendwie wurde es mir dann auch langweilig. Dann machte er Sachen, die mir nicht gefielen. Dann habe ich gesagt, nee, so nicht. Mhm. Ja, gut, dann beim nächsten Mal macht das wieder genauso. Da kriegt man dann irgendwann auch Wut. Mhm. Wenn einer, also ich kannte sowas auch nicht. Mhm. Und ich, ja, irgendwann habe ich es dann auch aufgegeben. Die Abstände wurden immer länger. Ja, und wenn ich da nicht so ein Defizit gehabt hätte, wäre mir so eine Geschichte auch nicht passiert. Mhm. Weil ich bin da auch überhaupt nicht der Freund von solchen Sachen. Wie hat sich die Trennung denn dann abgewickelt? Wie ist das gelaufen? Ja, das ging, hat eigentlich ein Jahr gedauert. Ich wollte schon im Februar letzten Jahres, habe ich schon gesagt, ich gehe. Mhm. Wie hat er reagiert, als er dann merkte, das ist ernst? Ja, traurig und wollte noch versuchen, was zu retten und ja. Mhm. Dann habe ich mir zig Wohnungen angeguckt und immer, und er wusste dann auch, ich habe gerade einen Besichtigungstermin, und dann kam ich immer wieder. Mhm. Und dann sage ich, nee, war nix, und dann war dann Erleichterung, und dann, es dauerte und dauerte. Also es quälte sich so hin. Es quälte sich so hin. Aber dann hast du den entscheidenden Schritt dann doch gemacht und ja. Aber jetzt nicht unbedingt wegen dem anderen. Ich weiß ja, den kriege ich nicht. Mhm. Das hat keinen Sinn, nur ich... Nee, das finde ich auch schon mal gut, dass du den entscheidenden Schritt nicht wegen nee. Des anderen Mannes gemacht hast, sondern weil du da raus wolltest, weil das keine rundherum stimmige... Nee, das ist so abgerutscht in so eine Bruder-Schwester-Geschichte. Ja, und so. Das, da habe ich mir gedacht, ich bin jetzt 40, das... So, das klassische Problem, für den ist das eine Affäre und für dich ist es Liebe. Ja. Für den kann es nebenher laufen, du würdest gerne eine Zukunft mit ihm alleine haben. Mhm. So. Und wenn der klar sagt, nee, will ich nicht, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das, so weh das auch tut, das hinzunehmen. Ja. Aber eben nicht hinzunehmen, sondern dann finde ich, muss man eine härtere Konsequenz ziehen, nämlich wirklich sich zu trennen. Weil jedes Treffen, jeder Sex, ist die Hölle für dich. Ja, erst absolut high, aber danach kommt der Absturz. So, dann kommt der Absturz, dann siehst du ihn wieder für 6 Wochen nicht. Mhm. Und dann bitte auch keine weiteren SMS. Schluss. Gar nichts. Ist die Frage, ob du es schaffst. Ich habe es schon probiert. Es war schon mal ein paar Monate Pause. Na, immerhin. Ja, und dann ging es mir aber auch nicht besser, auch über lange Zeit nicht. Also gut, es wurde nicht besser. Dann haben die paar Monate noch nicht ausgereicht. Mhm. Aber parallel, also ich rate dir dringend, Simon, das nochmal zu versuchen, mit aller Konsequenz. Ja. Parallel dazu, dir aber wirklich dich um einen Platz für eine Therapie zu bemühen. Wahrscheinlich sind da auch noch viele andere Dinge nicht so ganz im Reinen bei dir, dass du auch die Kraft nicht hast, das zu überstehen. Und drittens, ich würde an deiner Stelle mich mehr ums Leben kümmern, vielleicht neue Leute kennenlernen, mich mehr ablenken, rauszugehen. In der Hoffnung, dass vielleicht etwas Neues passiert. Ich weiß, das ist mal leicht gesagt und schwer getan. Aber manchmal ist das der einzige Weg, um auch aus so einer traurigen Situation rauszukommen. Ja. Es fällt den meisten Leuten halt sehr schwer, und es ist ja auch schwer, hart gegen sich selbst zu sein in einer solchen Situation. Aber das geht nur mit Härte. Sonst wird sonst macht man sich zum Hampelmann und man wird sehr unglücklich. Man wird noch viel unglücklicher, als wenn man hart mit sich ist. Das ist am Anfang hart, die Härte. Aber nach einer gewissen Zeit kann man sagen, okay, das war ja gut, ich wollte das erst locker sehen und dachte dann, ja, mein Gott, klar muss ich mich nach was anderem umgucken. Und bist du denn so eingebunden? Hast du Freunde und kannst du ausgehen? Das ist jetzt auch noch das Blöde. Also ich bin ja da jetzt weggezogen und der ganze Freundeskreis, das war jetzt auch mehr da. Also ich. Wie weit bist du jetzt weg von deiner alten Beziehung? Von der alten Wohnung? Kilometertechnik. Ja. Nein, aber das die Kilometer machen es nicht. Das waren auch alles deine. Achso, ich verstehe. So meinst du das im übertragenen Sinn. Genau. Ja, ja. Harte Zeit. Da musst du wirklich von unten neu baggern. Ja, deswegen habe ich jetzt dann eben gedacht, ja gut, solange, klar, ich gucke und solange brauche ich es halt nicht beenden, habe ich gedacht, dann habe ich den wenigstens ab und zu nochmal, besser als nichts, aber ich merke eben... Ja, wenn man das so hinkriegt für sich, wäre das natürlich schön, aber du denkst ja wahrscheinlich immer zu an den. Und das ist schlimm. Ja. Das macht einen kaputt. Ja, das merke ich eben gerade, dass das immer weiter runterzieht. Ja, ne? Ja, ich verstehe. Mhm. Simone, wir beraten dich jetzt nochmal in Sachen Therapie. Vielleicht kann dir meine Psychologin nochmal ein paar Tipps geben, dass es vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Ja. Und ich sag dir, meine Meinung ist, zieh nochmal einen harten Schlussstrich. Du hast es ja schon mal ein paar Monate geschafft. Das ist ja schon, immerhin schon mal ein Erfolg. Mhm. Ich weiß, alles leichter gesagt als getan. Alles klar. Simone, du liegst auf und Magdalena meldet sich bei dir. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.31 Uhr und ich möchte euch gerne auf unser Thema hinweisen nächste Woche. Das Hauptthema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt Selbstzerstörung. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja die sich beziehungsweise ihr Leben ruinieren. Also sei es durch eine Sucht, eine falsche Beziehung, einen falschen Job oder vielleicht auch durch eine große Liebe oder eine große vermeintliche Liebe. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Selbstzerstörung oder wenn ihr euch angesprochen fühlt, vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang, dass ihr sagt, ja, ich zerstöre eigentlich mein Leben und mich selbst durch diese und jene Verhaltensweise, dann meldet euch, Telefonnummer kennt ihr und meldet euch schon mal an unter domian@wdr.de. Das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, freie Themennacht jetzt weiter mit dem Thomas und Thomas ist 47. Guten Morgen, Thomas. Hallo, hallo. Thomas. Ja. Ja, hallo. Thomas, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Hallo Jürgen. Ja, ja. Hi, mein Gott. War das ein bunter Tag heute, beziehungsweise gestern. Jetzt habe ich dich auch noch am Telefon. Und zwar, ich bin seit gestern Bestattergehilfe. Seit gestern? Seit gestern. Aber gestern war doch Feiertag. Nein. Aber gestern euch nicht. Gestern war Freitag. Vorgestern war Vatertag. Achso, du. Wir haben doch schon wieder heute. Okay, für mich ist heute noch Freitag. Ja, alles klar, nein, ja. Nein, okay. Nein, vor allem Freitag war mein erster Arbeitstag. Als Bestattergehilfe. Als Bestattergehilfe, so auf Minijob-Basis. Hast du dich darum bemüht, um. Ja, es gab eine Stellenausschreibung letzte Woche in unserem Wochenanzeiger. Mhm. Und zwar, die lautete auf Sarchträger. Mhm. Ich denke, ruf mal an, ne, weil ich sowieso auf der Suche nach einem Minijob war. Ja. Und dann habe ich mich nett mit dem Chef unterhalten und bei der Gelegenheit gefragt, ob es da auch noch andere Tätigkeiten gäbe. Mhm. Zum Beispiel die Verstorbenen von zu Hause abholen. Mhm. Ja, und da wurde er hellhörig und sagte, er wird sich am Montag bei mir melden, hat er auch gemacht. Und dann hat er mich direkt für den Dienstag eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Mhm. So. Und dabei ist dann auch herausgekommen, dass wohl kurz vorher ein Mitarbeiter abgesprungen ist und dementsprechend jetzt auch Bedarf da ist. Ja. Ja. Und dich schreckt diese Szenerie nicht ab? Da wollte ich ja mit dir drüber sprechen. Ja. Ich hatte natürlich zuerst meine Bedenken, weil ich habe noch nie in meinem Leben toten Menschen gesehen. Ach. Ne? Ja. Und ja, heute habe ich direkt zwei tote Menschen mit eingeseicht. Also auch der direkte Körperkontakt war da. Ja, beschreib doch mal genau, was heute passiert ist. Da ist so viel passiert. Wir sind kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Wir sind zu einigen Ämtern gefahren. Ein Leichnam musste von der Polizei noch freigegeben werden. Da war also kein Krimi-Fall oder so. Nur, es kommt manchmal vor, dass die Polizei eingeschaltet wird, wenn der Tod nicht hundertprozentig geklärt ist oder wie auch immer. Ja. Und es ging damit los, dass wir in ein Krankenhaus fuhren und da eine verstorbene Frau abgeholt haben. Mhm. Aus der berühmten aus der Kühlkammer. Kühlkammer, ja, Kühlbox. Oh. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Die wird dann rübergehoben in den Sarg, beziehungsweise auf der Bahre wurde sie noch fertig gemacht, das Totenhemd wurde angezogen. Das war jetzt der erste Tote, den du gesehen hast? Ja, ja. Mein ganzen Leben. Wie war das für dich? Eigentlich ganz normal. Ja. Das war nichts, wie soll ich sagen, erstmal sowieso nichts Ekeliges. Ja. Wie alt war die Frau ungefähr? Die war 66, war die. Ja. Die sah aber aus wie 86, muss ich dazu sagen. Und also was hatte sie an? Sie war eigentlich fast frei, ja. Fast nackt. Mhm. Sie hatte nur unten rum was oben, ja, und war dann frei. Und wir haben ja, wie gesagt, dann das Hemdchen angezogen. Mhm. Ich habe noch die Söckchen drüber gestülpt. Mhm. Das war dir nicht merkwürdig oder unheimlich oder unangenehm? Nein, hat sich ein bisschen kalt angefühlt, ne? Ja, ja. Wie das so ist. Und Nö, ich hatte also gar kein böses Gefühl. Aber war dir in dem ersten Moment etwas gruselig, als du in diesen Raum da reinkamst, wo die Kühlboxen sind? Ich war ein bisschen gespannt und... Bitte? Erzähl weiter. Ich war natürlich ein bisschen gespannt und was passiert jetzt? Aber die Klappe ging auf, die Frau kam raus und wurde rausgezogen und das war's. Dann habt ihr die Frau ein bisschen zurechtgemacht. Ja, und dann kam sie den Seich, dann kam der Deckel drauf und das sind war so dann für immer und ewig dann verschlossen. Ach, ihr seid mit dem Sarg ins Krankenhaus gefahren? Ja, mit dem Sarg. Achso, ich dachte, man käme da erst in so ein Blechsarg. Habe ich auch gedacht, so eine Zinkwanne oder so. Genau, sowas. Das wird direkt mit dem Sarg. Gleich in den Sarg. Und von da aus dann zum Beerdigungsinstitut, weil die haben da unten auch nochmal so eine Kühlhalle. Mhm. Ja? So, und wie ging es dann weiter? Dann ging es weiter zu einem anderen Krankenhaus. Zwischendurch waren noch Stops im Bezirksamt, Standesamt, da musste auch noch irgendwie ein Formular abgeholt werden. Wir waren noch bei einer Zweistelle der Filiale, da musste auch noch ein Papier abgeholt werden. Mhm. Welches weiß ich noch nicht. Wie gesagt, war der erste Arbeitstag, da war so viel auf einmal, da muss ich da erstmal den Durchblick bekommen, ja. Also der direkte, ich sag mal, ich habe 7 Stunden gearbeitet. Also erzähl mal, und dann ging es wieder in ein Krankenhaus. Ja, und da wurde dann so ein toter Mann abgeholt. Und was habt ihr mit dem Mann gemacht? Das geschah genauso wie mit der Frau. Der wurde auch rausgeholt, der bekam auch so ein Totenhemd an und der wurde dann auch... Den haben wir... in einen so einen blauen Plastiksack eingepackt. Warum? Genau. Warum? Weißt du das? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ihr habt ihn dann auch in das Beerdigungsinstitut gefahren? Da sollte mit den Verwandten, glaube ich, noch besprochen werden, welcher Saal. Verstehe. Ist manchmal noch nicht entschieden, wenn man die abholt. Wenn er frisch verstorben ist und so, dann geht's ja nicht so. Also das waren dann gestern 2 Verstorbene, die du mit betreut hast. Einen habe ich noch zum Friedhof gefahren. Der war wohl schon im Institut, hat ein Kollege wohl schon alles fertig gemacht und den haben wir dann in den Wagen und dann ging es zum Friedhof. Nun ist Bestatter ja ein Ausbildungsberuf und da muss man ja auch viel lernen. Ja, genau. Das habe ich auch beim Vorstellungsgespräch gesagt, weil es gibt ja für alles inzwischen, für den kleinsten Helferjob gibt es ja inzwischen Ausbildungsberufe, ne? Und er sagte mir aber auch, und ich habe mit den Kollegen gesprochen, es sind viele Quereinsteiger, die sowas machen. Ja, genau. Ist wahrscheinlich einer dabei, der das richtig kann. Und dann hast du ihm so zur Hand gereicht. Wie auch immer. Also der Kollege, der mit mir gearbeitet hat, war auch ein Quereinsteiger. Ach so. Er kommt, glaube ich, ursprünglich von der Feuerwehr. Und wie lange war der schon? Oder ist der schon dabei? Der ist ein gutes Jährchen, so wie gut, da kann man ja schon einiges lernen, wie man es macht. Ja. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich habe diverse Berufe erlernt. Aber durch Krankheit bin ich immer wieder rausgerissen worden. Meine Hüften, die haben mich von Jugend an eigentlich gequält. Was waren das denn für diverse Berufe? Ich habe Elektriker gelernt, Schallschrankbauer. Ja. Dann habe ich umgeschult auf Chemielaborant und letztendlich auf den super tollen, vor 10 Jahren war der gerade neu, der Beruf des Veranstaltungskaufmanns, wo man uns schon während der Ausbildung gesagt hat, ihr habt also kaum eine Chance. Ja. Wenn man 40 ist und rauskommt aus der und nie richtig in der Branche drin war, ne? Ja. Viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, sind auch Quereinsteiger. Ja. Weil zählt Vitamin B zählt da sehr stark. Ja, und ich habe da eben keinen Kontakt zur Branche und nichts. Ne? Aber und wie gesagt, damals kam dann, oder vor einigen Jahren kam dann irgendwie das Gespräch auf mit meinen Reha-Beratern von wegen Rente. Und ich habe mir dann gedacht, bevor du in Hartz IV rutscht und gar kein Geld hast, ne, Frau geht arbeiten, verdient gutes Geld, dann nehme ich lieber meine kleine Rente, die ist auf jeden Fall sicher. Ne? Und such mir dann nebenbei, nebenbei, ist ja offiziell, darf ich ja eben dazu verdienen. So, und mach das eben auf diese Art. Ja, du klingst ja richtig fast fröhlich und aufgeräumt. Ja, ich bin auch total happy, weil ich endlich einen Job gefunden habe, wo ich die Vorstellung habe, Das kann ich wirklich die nächsten Jahre machen. Ist vielleicht die Stand? Nächsten 20 Jahre. Wunder mich, Thomas. Weil die sagten direkt, am Montag kommst du wieder, am Montag ist Arbeit für dich da. Es wundert mich wirklich, aber ich finde es toll, dass es so funktioniert. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Leute da gerade am Anfang richtig zu knabbern haben, ja, damit umzugehen. Ja. Aber du wirkst quietschfidel, ja, und sagst, ich habe einen guten Job. Ich meine, das ist ein ernstes Thema und muss natürlich prioritätsvoll mit der Sache umgehen. Das, ja, ist ganz klar. Ne? Und kein komisches Gefühl gewesen, als du dann nach Hause gekommen bist, Abendbrot gegessen hast? Und nö, ich habe mit meiner Frau drüber geredet. Die hat natürlich, sie ist Altenpflegerin und hat natürlich auch viel Kontakt zu Verstorbenen. Ja. Was sagt sie denn? Die ein bisschen ausgetauscht. Ja, sagt sie, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Und wenn du das dann irgendwann oder demnächst im Freundeskreis... Da habe ich schon heute telefoniert. Und da ging es direkt los. Da kriegst du auch bestimmt gut Trinkgeld. Und also... die Toten können nichts mehr geben. Nee, die Toten können nichts mehr geben. Und ich weiß nicht, ob da überhaupt Zeit ist dafür, wenn man den Verstorbenen zu Hause abholt. Ich glaube, die Leute haben andere Sorgen, als uns da ein Scheinchen zuzuschieben. Nur und da bin ich auch gar nicht scharf. Nur ist das heute ganz gut gelaufen. Aber ja? es werden ja auch dir Dinge begegnen, die vielleicht schon schwierig sind. Nicht mehr. Wenn du ein totes Kinder Kind hast oder schwer Verletzte. Genau. Ja, ich sag mal so, das werde ich dann sehen. Ne? Also du bist entschlossen, ich mach das weiter. Weiterzumachen. Auf jeden Fall. Ja. Montag stehe ich da um 9 Uhr wieder auf der Matte. Ja, interessant, Thomas. Ja? Ich danke für die Schilderung. Ja, gerne. Ich finde das ja auch immer gut, wenn viel über solche Dinge gesprochen wird, ja. Das dann verliert diese Szenerie auch Angst und Schrecken. Genau. Das ist ja eine ganz natürliche Sache. Natürlich. In unserer Gesellschaft nicht so. In anderen Gesellschaften wird ja viel offener mit dem Tod umgegangen. Ja, mit dem Tod. Aber du weißt, früher, wenn das Wort Bestatter fiel, dann zuckte man zusammen, bloß nichts damit zu tun haben. Aber heute sind die Bestatter ja auch viel, viel moderner und aufgeschlossener. Natürlich. Ich habe ein kleines Zöpfchen hinten, da darf ich auch tragen, da bin ich ganz happy. Ja. Ja, ein Kollege hat einen Zopf. Also, das ist, ne, solange man gepflegt ist, ist halt alles gar kein Thema. Aus den Zeiten sind wir raus. Ja. Ich meine, es fällt mir gerade eine schöne Geschichte ein. Ich war vor einigen Monaten auf Lesetour mit meinem Buch und das hat stattgefunden in einem Bestattungshaus. Die hatten einen Veranstaltungsraum und da waren viele Leute. Und nach der Lesung gab es dann gingen wir in einen anderen Raum zum Buch signieren. Und wir kommen in den Raum und da standen da wirklich rundherum überall Särge. Und wir haben dann ich habe neben den Särgen dann mein Buch signiert. Ja, also darum war ich heute auch. Da standen 30 Särge und haben drauf gewartet. Also da waren keine Leute drin in den Särgen, das ist klar. Nee, bei mir. Das waren Ausstellungssärge und im ersten Moment zuckte ich auch zusammen und dachte dann aber, naja, okay, warum nicht, ne? Mach doch mal ein Praktikum. Lieber Thomas, vielen Dank für den Anruf und ja viel, viel Erfolg und viel Spaß. Spaß kann man nicht sagen, aber gutes Gelingen, sagen wir so. Ja, tschüss. Guten Abend noch. Ciao. Ja. Und ich freue mich, begrüßen zu können den Ortwin, der ist 54. Hallo Ortwin. Hallo Ortwin. Ortwin, um was geht's? Es ging um eine HIV-Infektion und AIDS. Ja. Und ich bin seit fast 30 Jahren HIV-positiv. Seit 30 Jahren? Ja. Da bist du einer der Ersten. Richtig. Meine Diagnose war 1984. Ja, da kam es so auf. Ja, genau. Da kam es so. Die ersten Tests aus Amerika. Das ist ja spektakulär. In Deutschland noch nicht so. Ja, genau. Und der richtige positive Test kam dann 1985. Genau. Wie spektakulär, dass wir miteinander sprechen können. Ja. Ich erinnere mich an die Zeiten, dass die Jungs damals wie die Fliegen gestorben sind. Ja, das kam so ein bisschen später. Mhm. Das war ja dann so Ende der 80er fing das an, wie die Fliegen. So auch von meinem Bekanntenkreis ist kaum einer übrig geblieben. Mhm. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich homosexuell bin. Habe dann also auch ausgelebt, seitdem ich 14 bin. Mhm. Und bin dann natürlich, man wusste ja nichts. Man wusste gar nichts, ja. Kondome oder sonst irgendwas zu der Zeit ja nicht gefragt oder so. Ja. Und wie diese ersten Tests aufkamen und ich positiv waren, gab es ja dann etliche Studien und so weiter, wo ich dann auch fast überall dran teilgenommen habe. Aber es gab damals ja eben noch nicht die hochwirksamen Medikamente, die wir heute haben. Nee, das kam ja alles erst viel, viel später. Wie erklärst du dir oder wie erklären die Ärzte dir das, dass du das geschafft hast bis heute? Das kann man eigentlich nicht sagen. Es gibt ja so gewissen Träger, meine Helferzellen und so weiter, obwohl die AIDS-Geschichte mal ausgebrochen ist 1994. Mhm. Da hatte ich einen Lymphomkrebs. Mhm. Und der war so spektakulär, dass ich also fast ein halbes Jahr nicht mehr laufen konnte, weil die Lymphknoten in den Leisten rechts wie links so geschwollen waren. Man konnte eigentlich bis zu den Knien, bis zum Unterbauch, war das alles eins. Man konnte das zu der Zeit doch nicht operieren. Und das hast du aber überwunden. Ja, genau. Wie geht es dir denn heute überhaupt gesundheitlich? Jetzt geht es mir im Moment wieder schlechter, weil ich seit ungefähr 6 Wochen die Diagnose habe, Kehlkopfkrebs. Daher sprichst du auch so heiser, etwas wie erkältet. Ja, genau. So klingt es für mich, ja. Genau. Das ist ja nun auch eine schlimme Diagnose. Ja. Wie haben die Ärzte das genau erklärt? Wie stark ist der Krebs schon fortgeschritten? Man hat jetzt 5 Knoten entfernt aus dem Kehlkopf. Per Operation? Bei einer Operation, ja. Ja. Und man wartet jetzt noch 4 Wochen ab und dann fängt eine neue Chemotherapie an. Hängt das Ausbrechen des Krebses hängt mit der mit HIV zusammen? Nein. Nein? Nein. Ach, das ist völlig parallel entstanden? Ja, genau. Bist du sicher? Ja. Ja. Mhm. Das kommt absolut vom Rauchen. Du hast viel geraucht dein Leben lang? Ja. Mhm. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Nicht leider. Das ging obwohl ja. Ich ein leidenschaftlicher und gerne Raucher war. Mhm. Das heißt, HIV ist nach wie vor im Griff? Ja. Helferzellen und alle Tests und alles ja. Sind sehr gut. Und jetzt hatte ich aber diese andere schlimme Erkrankung, wieder mal einen Krebs erwischt. Ja. Wie ist deine seelische Verfassung? Die seelische Verfassung ist jetzt auch wieder ganz gut, weil ich habe einen neuen Partner seit Dezember und war vorher 19 Jahre in einer festen Beziehung mit jemandem, der nicht HIV-positiv war. Und habe jetzt wieder einen Partner, der nicht HIV-positiv ist. Und der hat aber dafür eine Mutter, die sehr schwer demenzkrank ist. Da müsst ihr euch um die Mutter auch ein bisschen kümmern. Ja. Ja. Lass mich kurz fragen. Was natürlich unsere Beziehung stark belastet. Ja. Du warst lange mit einem anderen Mann zusammen, der nicht HIV-positiv ist und jetzt wieder. Wie verhaltet ihr euch sexuell? Wir ganz normal. Also ich nehme Kondome. Und also unser Liebesleben ist eigentlich darauf beschränkt, dass alles safe gemacht wird. Ja, das geht ja auch und das ist auch völlig in Ordnung. Natürlich, auf jeden Fall. Ja. War es eigentlich für dich schwer, jetzt wieder einen neuen Partner zu finden? Sehr schwer, Domian. Wie hast du den Partner gefunden? Weiß ich auch nicht. Ich bin nach Weihnachten einfach in die Stadt gegangen, ausgegangen, wie man das so am Wochenende macht. Ja. Und dann stand er auf einmal vor mir. Guck. Wie? Aus dem Himmel und das war's. Wie alt ist er? Er ist 46. 46. Als du gesagt hast, dass du HIV-positiv bist, wie hat er reagiert? Muss ich eigentlich sagen, das ist einer der Typen gewesen, das ist mir egal, sagt er. Hm. Ich mag dich und das andere ist mir egal. Das ist ja auch die richtige Einstellung, finde ich. Ja, wenn man sich jemand aber das findet man heute nicht mehr so schnell. Ne? Ja, das glaube ich wenn auch. Wenn du jemanden kennenlernst und du deckst die Geschichte auf, dass du HIV-positiv bist, ist meistens die Geschichte schon zu Ende, bevor sie angefangen hat. Wenn man so lange eine so tödliche Erkrankung in sich trägt, über 30 Jahre, und dann auch schon einmal diesen schweren Krebs hatte, von dem du gerade erzählt hast, was macht das mit der Psyche eines Menschen? Das ist ein Auf und Ab, da kann man manchmal gar nicht beschreiben. Ich kann immer nur froh sein, dass ich ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis zur Familie hatte und das Umfeld stimmte, die sozialen Kontakte und so weiter nie abgebrochen sind. Sonst wäre es sehr schwer gewesen, glaube ich. Sonst, ich glaube, ich würde ich heute nicht mehr leben. Ja. Hast du denn oder gibt es die Hoffnung, dass der jetzige Krebs, der Kehlkopfkrebs, besiegt werden kann? Die Hoffnung besteht sehr gut, weil man hat ja alles untersucht. Es sind keine Metastasen gefunden worden im Körper. Und man kann also auch den Kehlkopf erhalten. Mhm. Nur eben halt, ich muss durch eine sehr schwere Chemotherapie wieder mal durchziehen. Ne? Und das hast du einmal schon mal erlebt? Ja. Wie hast du das damals erlebt? Das war eigentlich ganz kurios. Die Chemotherapie bin ich durchgegangen wie im Spaziergang. Ach. Ich bin morgens zur Chemotherapie gegangen und abends auf dem Weihnachtsmarkt feiern. Da hast du großes Glück gehabt. Ja. Das weiß man nicht, ob es jetzt wieder so einfach ist. Nein, nein, das sagen die ja auch. Ne? Mhm. Ich habe die damals sehr und war damals die stärkste Chemotherapie, die es auf dem Markt gab. Und man versucht auch heute wieder mit der stärksten zu arbeiten. Aber ob ich die heute nochmal, weil es sind ja etliche Jahre dazwischen vergangen, mhm. ob ich die nochmal so durchstehe wie die vor fast 25 Jahren. Aber ich glaube, so wie du jetzt von deinem Leben erzählt hast, dass du ein sehr starker Mensch bist und ein sehr kämpfender Mensch bist. Ja. Und du hast ja, wenn du mir sagst, du hast eine reale Chance, und dann macht das Kämpfen ja noch mehr Spaß und ist ja noch motivierender, wenn man weiß, es kann wirklich gelingen. Ja, ja, klar. Und dann glaube ich, das wird auch gelingen. Jetzt hast du noch eine neue Liebe an deiner Seite, das trotz der Belastung der kranken Mutter. Aber eine Liebe an der Seite zu haben, ist für jede schwere Erkrankung ein so großes Glück. Das wäre mir alles andere, glaube ich. Ja, ja. Mein lieber Ottwin, ich habe mich gefreut, dass wir beide uns mal so übers Telefon kennengelernt haben. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du gut durch die Chemotherapie durchkommst und dass du wieder gesund wirst. Jawohl. Und dass du noch viele, viele, viele, viele, viele Jahre ein schönes Leben da mit deinem Freund leben kannst. Ja, doch, wow. Alles Gute von Herzen. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt muss ich meine Regie mal fragen, ob wir... mit Michael weitermachen, genau, mit Michael. Michael ist 42. Guten Morgen, Michael. Ja, hallöchen. Ja, hallo, hallo Michael. Hallo. So, über was reden wir? Oh. Ich bin total aufgeregt und ich treffe heute Abend meine Jugendliebe wieder tatsächlich. Sag bloß. Wir sind uns nach, boah, ich weiß gar nicht, ich bin 42, wir waren 16. Ja. Also das sind mal, das ist keine ja Ahnung, über 20 Jahre. Ach, das ist ja Jahrhunderte sind ja daher, ja. So gefühlt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Jugendliebe, ihr wart damals wirklich zusammen, richtig? Ja, ja, wir waren zusammen, wir hatten die unglaubliche Beziehung. Also die war bestimmt ein Jahr war die hinter mir her. Mhm. Und ich war so schüchtern und bin immer zu meinem Sportverein gegangen und hab irgendwie nichts übrig gehabt für die Mädels. Aber die hat mich aufgegeben. Ja. Und irgendwann haben die Jungs im Schwimmbad die Decke verlassen und nur noch wir zwei waren da. Und dann hat sie mich gepackt. Dann hat sie dich geküsst. Ja. Weil du sie nicht getraut hast zu küssen. Ja, so sieht aus. Und dann wart ihr ein Jahr zusammen und das war ein schönes Jahr. Ja, das war ein gutes Jahr. Also das war ein bisschen mehr als ein Jahr. Und dann bin ich mit einem Kumpel in Urlaub gefahren nach Lorette und da war im selben Hotel war eine 21-Jährige und wir natürlich, ne, jeder alles gegeben. Mhm. Und ich habe sie abgekriegt. Ah. Und dann war Schluss mit der. Naja. Ja, ich habe ihr das dann gestanden und habe gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, warum. Sie hat mir schon gesagt, es sei aussichtslos, weil die wohnt 400 Kilometer weg und ne, das gibt nichts. Und aber definitiv hast du dann mit diesem Mädchen Schluss gemacht, mit der. Ja. So, jetzt all die ganzen vielen Jahre bis heute habt ihr keinen Kontakt miteinander gehabt? Wir sind uns 98 mal über den Weg gelaufen, ganz kurz. Aber dann nur Kaffee getrunken und das war's. Das war's. So, und wie ist jetzt der Kontakt wieder zustande gekommen? Wir haben uns in der Disco getroffen. Ach, die war gerade am Jacke abholen von der Garderobe und da habe ich sie gesehen. Das heißt, ihr wohnt in einer Stadt? Wir wohnen in einer Stadt. Ach, und obwohl ihr wohnt ihr in einer großen Stadt? Nee, ist überschaubar. Ja, dann wundert mich das aber, dass ihr euch nicht schon vorher über den Weg gelaufen seid. Mal wieder. Ja, ja, stimmt. Aber manchmal passiert. Auch verwundert. Ja, ja, manchmal passiert das selbst in kleinen Städten, dass man sich nicht sieht. So, ihr habt euch wieder getroffen und jetzt trefft ihr euch richtig und habt euch verabredet. Jetzt haben wir uns verabredet, genau. Ich habe ihre Telefonnummer herausgeleiert. Mhm. Die wollte sie mir eigentlich nicht geben. Ich weiß, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist, glaube ich, glücklich, weiß ich nicht genau, aber ja. Habe mich dann aber nicht getraut, sie anzurufen. Ja, und dann? Wie kam es jetzt doch, dass ihr euch trefft? Und dann wir haben uns den Abend ja noch so eine Viertelstunde unterhalten, bevor sie ging. Mhm. Und da hat sie unter anderem gefragt, ob meine Mutter noch da wohnt, wo sie früher, wo ich dann auch noch bei meiner Mutter gewohnt habe und so. Mhm. Und dann hat sie da echt bei meiner Mutter angerufen, weil sie meine Telefonnummer haben. Ach, guck mal. Und das ist doch. Das hat mir dann den Ausschlag gegeben, bei ihr anzurufen. Ja, das ist ein Signal, ne? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Signal. Wie lebst du denn im Moment? Ich lebe ganz frei. Ganz frei, du bist Single? Ganz frei, ja. Mhm. Wie lange bist du schon Single? Seit gut 3 Jahren. Ja. Mhm. Wie sah sie denn aus? Wer, die Süße? Ja, die. Wie sah sie jetzt aus, als du sie getroffen hast, meine ich? Die hat sich kaum verändert. Hast du gerade gesagt, die Süße? Ja. Gut, wie sah die Süße aus, jetzt? Im Grunde genommen so wie früher. Aus der Süßen ist ja nur auch schon ein bisschen altes Mädchen geworden, ne? Also so ja, ganz, aber die hat sich wirklich kaum verändert. So. Wir haben uns auch, wir haben uns bestimmt 2 oder 3 Mal umarmt. Und ja. Aber wenn man 16 ist und jetzt so Anfang 40, verändert man sich ja doch. Aber du hast sie ja schon mal zwischendurch gesehen. Dann hast du ja schon erlebt, wie sie als erwachsene Frau aussieht. Ja, genau. Und als ich sie da zwischendurch sah, da war sie auch noch schwanger, ne? Und und jetzt haben wir uns und ja. Jetzt ist ja die Frage. In den Arm genommen und, ja. Angenommen, naja, was ist denn jetzt deine Hoffnung? Was soll passieren? Wie soll es sich entwickeln? Ja. Ich habe da höchsten Respekt vor, ne? Dass sie da mit Familie glücklich ist oder auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie ja schon mal ein Interesse bekundet, dass wir uns sehen. Und dann fragt sie, ob es mir recht ist, dass es bei mir passiert. Also ob sie herkommen kann. Ich sage, jederzeit, komm, willkommen, herzlich willkommen. Ich habe heute meine ganze Wohnung sauber gemacht und umgeräumt und ordentlich gemacht. Und also ich höre. Ich bin total euphorisch. Ja, genau. Ich höre daraus, dass Michael fast schon wieder ein bisschen verknallt ist. Und viel. Und wie? Mehr als wären die Jahrhunderte nicht. Und ich höre daraus, dass Michael nicht abgeneigt wäre, auch mit der Süßen mal wieder in die Kiste zu gehen. Oder? Wir waren über ein Jahr zusammen und wir haben das nicht geschafft. Ach so. Also, du wärst nicht abgeneigt. Wir haben tatsächlich Nachholbedarf. Genau, du wärst also nicht abgeneigt mit ihr. Boah. Ja. Ja, aber dann haben wir das Problem, sie ist verheiratet, sie hat Kinder. Ich weiß. Gut, das ist in erster Linie ihr Problem, das muss sie für sich moralisch lösen. Dennoch ist es für dich natürlich auch schwierig, finde ich. Hast du denn schon dann eine Position oder wie du dich verhalten wirst, weißt du das schon? Wollen und tun ist ja immer ein großer Unterschied. Boah, ja, ich hoffe, ich kann mich richtig verhalten und muss da voll auf meine Intuition irgendwie hoffen, vertrauen, irgendwas. Ja. Gut, wenn man weiß ja auch nicht, wie sie lebt und ob sie gut lebt oder ob sie unglücklich ist, das wissen wir ja alles gar nicht. Ja, genau. Insofern würde ich an der Stelle das auch mal schön auf mich zukommen lassen. Nichts überstürzen. Nee. Ich würde auf keinen Fall, auch wenn irgendwie die Stimmung da ist, am ersten Tag da was Erotisches laufen lassen. Mhm, redet mal miteinander, das ist so das Allerwichtigste. Redet mal, ob ihr gut miteinander klarkommt. Man kann sich ja so viel erzählen, wenn man so viele Jahre keinen Kontakt hatte. Ja. Kann man. Michael, dann wünsche ich dir einen erfolgreichen, wie auch immer gearteten, guten Abend mit der Süßen. Boah, tausend Dank, Julian. Alles Gute, schönes Wochenende, tschüss. Ich möchte ein Auto haben. Gerne, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift noch. Tschüss. Boah, super, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Freitag-Ausgabe. Und in der Technik heute Benjamin Vlies. Wir sind in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder für euch da. Dann am Montag wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt per Mail euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Schönes Wochenende, schönen Sonntag, schönen Samstag. Bis morgen. Bis Montag. Tschüss. Ciao.